Geheime Treffen im Komiterum. Wir stehen in Lillehammer auf dem Lygardsbakken, der olympischen Skisprungschanze. Unter uns liegt das Gebirgstal Gudbrandsdalen, in dem sich der hier ziemlich schmale Mjøsa-See befindet, der größte See Norwegens. An seinem Ufer liegt Lillehammer, die Stadt, in der 1994 die Olympischen Winterspiele stattfanden, bei denen der deutsche Skifahrer Markus Wasmeier sensationellerweise 2 Goldmedaillen gewann. Wir sehen die Gleise, die sich durch das Tal ziehen, den Bahnhof, an dem wir am Vortag ausgestiegen sind, und das etwas ramponierte, aber sympathische Hotel, in dem wir wohnen. Das Radisson Hotel ist etwas weiter oben in den Hang gebaut. Hier treffen sich gerade vom 8. bis 11. Oktober 2015 etwa 900 Reporter aus mehr als 100 Ländern zur Global Investigative Journalism Conference. Es ist eine Konferenz, die alle 2 Jahre an wechselnden Orten stattfindet. Auf dem Programm stehen Werkstattberichte renommierter Kollegen, Vorträge von Presserechtsexperten, Datenspezialisten, Undercover-Journalisten. Mit unserem Prometheus-Projekt hat die Konferenz nichts zu tun. Aber einige unserer internationalen Partner sind auch dort und wir wollen die Gelegenheit nutzen, mit ihnen persönlich zu sprechen. 900 investigative Journalisten. Wenn wir das Freunden und Kollegen erzählen, ist die Reaktion fast immer gleich. Ist das Risiko eines Anschlags nicht ziemlich groß? Wenn man annimmt, dass sich nur jeder 10. durch seine Recherchen ernsthafte Feinde gemacht hat, wären das für die Polizei 90 potenzielle Motive, wenn da eine Bombe hochgeht. Unter den Konferenzbesuchern sind zwar eine Menge Wohlstandsjournalisten wie wir, die vielleicht mal dem Bundesnachrichtendienst, den amerikanischen Geheimdiensten, dem ADAC oder der deutschen Regierung auf die Nerven gegangen sind, aber viele andere arbeiten eben auch in China, in Russland und der Ukraine, in Nahost und in afrikanischen Staaten und sind konkret gefährdet. Manche Kollegen gehen nur verhüllt auf die Bühne, andere treten unter falschen Namen auf oder zumindest nicht mit dem Namen, unter dem sie publizieren. Roman Anin, der russische ICIJ-Kollege, mit dem wir an der Putin-Geschichte arbeiten, wird auf einem Podium gefragt, ob er Angst habe. Anin zuckt mit den Schultern und meint: Wenn Sie mich töten wollen, töten Sie mich. Die Konferenz ist für uns nicht nur spannend, weil die Vorträge so interessant sind, sie hilft auch unserem Projekt. In Lillehammer sind ICIJ-Direktor Gerard Ryle, Prometheus-Projektleiterin Marina Walker, die Datenchefin Mark Cabra, der Programmierer Rigo Carvajal und die anderen, die beim ICIJ arbeiten, und dazu bestimmt 30 Journalisten, die mit uns an Prometheus recherchieren. Mittlerweile gibt es in unserem Forum schon mehr als 100 Gruppen und zehntausende Einträge. Aber am besten ist es eben immer noch, die Dinge, wie hier in Lillehammer, persönlich zu besprechen. Immer wieder ziehen wir uns zurück, in Hotelzimmer oder sogar in den kleinen Komiterum, in dem 1994 die Chefs des Internationalen Olympischen Komitees die wichtigsten Dinge besprochen haben. Es war sozusagen der Kontrollraum der Olympischen Spiele. Weniger ideal in Sachen Geheimhaltung ist, dass manche unserer Kollegen, die mit uns an den MOSFON-Daten arbeiten, das Projekt auch in überfüllten Sälen ansprechen und anfangen, vor anderen über eure wahnsinnigen Daten zu sprechen. Wir biegen das Thema dann mit einem Halbsatz ab oder starren so lange schweigend in die Luft, bis der Kollege versteht. In Lillehammer zeigen wir den ICIJ-Datenspezialisten eine neue Liste von rund 25.000 Namen und Informationen zu Überweisungen, die MOSFON im Auftrag seiner Kunden getätigt hat. Mare, die Datenchefin, ist zwiegespalten. Einerseits, hey, mehr Material. Andererseits ist alles sowieso schon so viel und so kompliziert. Wir erzählen auch, dass wir ein paar Tage vor der Abfahrt nach Lillehammer schon wieder einen neuen Rechner bestellt haben, den dritten mittlerweile. Der zweite, unser fast nagelneuer 6.000 € Supercomputer, kam mit der Datenmenge nicht mehr zurecht. Inzwischen sind es 2,5 Terabyte. Es war nervtötend. Jede einzelne Suche dauerte Minuten und wenn man das gefundene Dokument anschauen wollte, vergingen wieder Minuten, wenn der PC nicht gleich ganz abstürzte. Auch wenn alle Experten uns vorher erklärt hatten, dass dieser PC leistungsstark genug sei, er war es nicht. Als wir den zweiten Computer bestellten, wussten wir natürlich, dass ein noch teurerer Computer noch besser geeignet gewesen wäre, sagen wir ein 17.000-Euro-Computer. So viel hätte die Version gekostet, die uns der konsultierte IT-Spezialist als Königslösung vorgeschlagen hatte. Das vorzuschlagen wäre uns allerdings nicht weniger absurd vorgekommen, als vorzuschlagen, auf das SZ-Hochhaus eine eigene Etage für uns zu bauen. Aber inzwischen hat unser Projekt längst absurde Ausmaße angenommen und es half ja nichts. So konnten wir nicht arbeiten. Wir unternahmen den unangenehmen Gang zur Chefredaktion, erklärten vorsichtig den Stand der Dinge und legten noch etwas vorsichtiger nahe, dass wir einen noch teureren Computer brauchten, wenn wir die Daten denn in der Süddeutschen Zeitung durchsuchbar haben wollten. Wenn wir uns auf das ICIJ verlassen wollten, brauchten wir das nicht. Unser neuer Vorschlag, ein Mega-PC mit 128 GB Arbeitsspeicher und 5 SSD-Festplatten mit insgesamt 8,256 Terabyte Speicherplatz. Eine Serverfarm verpackt in das Gehäuse eines PCs. Kosten 17.484,36 €. Unsere Chefredaktion entschied, kaufen. Als wir das in Lillehammer beim Abendessen ICIJ-Programmierer Rigoberto Carvajal erzählen, kann er es nicht fassen. 17.000 Euro für einen Computer? Ihr seid verrückt! Er lacht sich kaputt und ist gleichzeitig begeistert, will jedes Detail, jede Spezifikation wissen. Uns ist der neue Computer beinahe unangenehm, also verweisen wir ihn auf Vanessa Wormer, die Datenjournalistin, die seit September in unserem kleinen Team arbeitet. Wir haben sie aus New York angeworben, wo sie einen Sonderstudiengang zu Datenjournalismus an der renommierten New Yorker Columbia-Universität absolvierte. Sie schreibt uns Programme, mit denen wir die Daten noch besser durchsuchen können und kümmert sich um die komplette technische Seite des Projekts. Seit Vanessa bei uns ist, beschäftigen wir uns nur noch dann mit Festplattengrößen, Arbeitsspeicher oder Excel-Formatierungen, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. Also fast gar nicht mehr. Und das ist sehr erholsam. Davon abgesehen ist Vanessa eine fantastische Journalistin und Kollegin, die unser Projekt extrem voranbringt. Noch ein neuer Kollege ist für ein halbes Jahr zu uns gestoßen. Der freie Journalist Mauritius Much. Er vertieft sich nicht nur begeistert in jeden Fall, den wir ihm hinlegen, vor allem in die Sportfälle. Er spricht auch sehr gut Spanisch. Nicht ganz unwichtig, wo doch ein erheblicher Teil der E-Mails und Dokumente in dieser Sprache abgefasst sind. Jetzt sind wir schon zu viert im Prometheus-Team der Süddeutschen Zeitung. Die exakte Übersetzung wird immer wichtiger, je näher wir dem Veröffentlichungsdatum kommen. Manche Finte der Mosfon-Leute erkennen wir nämlich erst in der genauen Übersetzung. Zum Beispiel eines unserer derzeit liebsten Themen, der Umgang mit dem Nominee Beneficial Owner, also dem scheinletztgültigen Eigentümer. Es ist so ziemlich das Abstruseste, was es in der an Absurditäten nicht gerade armen Welt der Briefkastenfirmen gibt. Also, der letztgültige Eigentümer steht in der Offshore-Branche eigentlich unverrückbar am Ende der Verschleierungskette. Mag man auch Strohmänner als Direktoren einsetzen und andere Offshore-Firmen als Anteilseigner eintragen, wenn irgendwann die Rede vom Beneficial Owner oder sogar dem Ultimate Beneficial Owner ist, sollte klar sein, dem gehört die Firma wirklich. Alle halbwegs seriösen Banken richten inzwischen beispielsweise nur noch Kunden für Offshore-Firmen ein, wenn ihnen der Ultimate Beneficial Owner genannt wird. Diesen letztgültigen Eigentümer muss die Bank dann überprüfen, um sicher zu sein, mit wem sie Geschäfte macht. Die Regel, den Mensch am Ende der Kette zu kennen, ist also essentiell, wenn man Geldwäsche, Terrorfinanzierung und andere Straftaten verhindern will. Bei Mossack Fonseca scheint man aber offenbar der Meinung zu sein, dass dies eine Regel wie viele andere ist, also eine weitere, die man flexibel handhaben kann. Mossack Fonseca bietet deshalb wiederholt besonders problematischen Kunden an, den Überprüfungsmechanismus der Banken auszuschalten. Sie offerieren einen echten Menschen als Nominee Beneficial Owner einzusetzen, der anstelle des nunmehr Real Ultimate Beneficial Owner genannten wahren Eigentümers auftritt. Eigentümer scheinletztgültiger Eigentümer, finaler letztgültiger Eigentümer, wirklich finaler letztgültiger Eigentümer? Das klingt nach Kabarett, aber es ist nicht nur vollkommen absurd, sondern auch vollkommen verboten. Zu dieser Bewertung kommt auch der hochrangige Mossack von Zecker-Manager Ramses Owens, bis vor wenigen Jahren Leiter der Trust-Abteilung, als ihn ein Kollege aus dem Mossfondsbüro Hongkong im Mai 2008 darauf anspricht. Ramses Owens erklärt, der Service eines Nominee Beneficial Owner werde heutzutage als illegal eingestuft. In Panama gäbe es im Strafgesetzbuch einen eigenen Artikel, der es ebenso verbiete, versteckte Begünstigte einzusetzen, wie über wahre Eigentümerschaft zu lügen. Noch ein Jahr zuvor hatte Ramses Owens allerdings selbst genau diesen Service einem Kunden angeboten, und zwar als delikate Leistung, die Mossack Fonseca aber selbstverständlich mit der größtmöglichen Vertraulichkeit behandle. Und derselbe Ramses Owens bietet diese Dienstleistung auch noch ein gutes halbes Jahr, nachdem er sie selbst als illegal eingestuft hat, einer Kundin an. Im Januar 2009 meldet sich eine US-Kundin, für die Mossack Fonseca ein verstecktes Auslandskonto bei der HSBC-Bank verwaltet. Die Kundin ist panisch. Sie fürchtet, die HSBC kenne ihren Namen, und sie vermutet, eine Mossfondsangestellte hätte ihn aus Versehen weitergegeben. Ramses Owens versucht, die Wogen zu glätten. Er schreibt, Mossfond könne das zurückdrehen und ihr den Natural Person Nominee Service anbieten. Das bedeutet, führt er aus, dass man jemanden als Beneficial Owner einsetze, dessen Namen dann der Bank genannt wird. Dieser Service sei allerdings sehr heikel, sagt Ramses Owens, und deswegen auch sehr teuer. Für das erste Jahr müsse man 30.000 US-Dollar nehmen, für das zweite 15.000 US-Dollar. Immerhin, erklärt Ramses Owens, habe man auch viele Umstände. Wir müssen die natürliche Scheinperson anstellen, sie bezahlen, sie muss eine Menge Dokumente unterzeichnen, um uns zu decken. Wir müssen dafür sorgen, dass sie beweisen kann, dass sie ökonomisch in der Lage ist, über derart viel Geld zu verfügen. Wir brauchen Referenzen, Wohnsitznachweise und so weiter. Sollte die Kundin das Angebot annehmen, schreibt Ramses Owens weiter, müsse klar sein, dass es ein langjähriger Vertrag sei. Wir suchen weiter und stellen fest, die Kundin hat es angenommen und sie hat dafür in 3 Jahren tatsächlich rund 60.000 US-Dollar bezahlt. Der Mann, der für sie den wahren Eigentümer spielt, ist sozusagen der Porsche unter den Moss von Scheindirektoren. Er ist ein Mann, den sie in solch delikaten Situationen gern vorschlagen. Sein Name ist Edmund W. und er ist Ex-Schwiegervater von Ramon Fonseca. Edmund W. wird von Mossack Fonseca meistens als Natural Person Nominee ins Spiel gebracht und immer wird auf seine Vorzüge hingewiesen. Er sei ein Ingenieur, der theoretisch also viel Geld haben könnte. Er sei ein britischer Staatsbürger, der lange schon in Panama lebe und selten verreise. Der Großvater von Ramon Fonsecas Kindern wird also auf dem Papier der Eigentümer der Firma jener Kundin, und die HSBC erhält von Mossfond tatsächlich seinen Ausweis und seine Stromrechnung, als wäre er der finale Eigentümer. Anmerkung: Edmund W. antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Das alles hier ist so klar verboten, dass jede Diskussion darüber im Grunde lachhaft ist. Wir sind gespannt, was Mossfond dazu sagen wird. Aber Mossfond beantwortet die Frage nicht, ob sie den Natural Person Nominee Service anbieten. Auf unseren Vorhalt schickt die Kanzlei eine allgemeine Stellungnahme, die auf diesen Vorwurf nicht eingeht. Das jüngste Beispiel des Natural Person Nominee Services datiert auf März 2014. Für immer noch teure 10.000 US-Dollar pro Jahr bietet ein Mossfond-Angestellter diese Leistung an. Der Kunde, ein Franzose, hakt nach. Er will wissen, ob es also möglich sei, ein Bankkonto zu eröffnen, bei dem er selbst in den Unterlagen der Bank absolut nicht erscheine. Kein Problem, erklärt der Mossfond-Angestellte. Man könne jemanden zum Final Beneficial Owner erklären, also zum finalen wahren Begünstigten. Diese Person werde der Bank dann eben genannt. An dieser Person führe die Bank dann die Due Diligence durch, also die Sorgfaltsprüfung des wahren Eigentümers. Anmerkung: Mossack Fonseca ließ unsere Anfrage zu diesem konkreten Fall bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Tage in Lillehammer nutzen wir auch dafür, unsere Partner dezidiert darauf anzusprechen, ob sie in ihren Fällen klare Gesetzesbrüche gefunden haben. Verstöße gegen Due Diligence-Pflichten, Fälschung von Dokumenten, Beihilfe zur Geldwäsche, solche Sachen. Davon können wir im Zweifel nicht genug haben. In Nischen der Lobby, auf Hotelzimmern oder beim Spazierengehen erzählen uns andere Prometheus-Rechercheurinnen und Rechercheure immer ähnliche Geschichten. Sie alle sind fasziniert, wie wenig sich Mossack Fonseca offenbar von Gesetz und Moral irritieren lässt. Ein paar Tage, nachdem wir wieder zu Hause sind, meldet sich die Quelle mit einer Frage, die uns nervös macht. John Doe. Bereit für mehr Daten? Süddeutsche Zeitung. Ernsthaft? John Doe. Sehr ernsthaft. SZ. Okay, wie viel? John Doe. Weniger als 100 Gigabyte dieses Mal, aber immer noch eine Menge. SZ. Wow, das ist verrückt. Noch mehr Daten von Mossack Fonseca. Wir kommen mit den bisherigen kaum zurecht. Als das neue Datenpaket da ist, legen wir es erstmal zur Seite. Unser neuer Riesencomputer ist noch nicht da und wir haben noch ein paar Millionen Dokumente aus unserem bisherigen Datenbestand, die texterkennbar gemacht werden müssen, damit sie durchsuchbar werden. Es ist alles zu viel. Aber noch sind ja ein paar Monate Zeit, bis die Recherchen in Zeitungsartikel münden sollen.